Schon als Kind trat Hilmar Tate in Laienspielgruppen auf, absolvierte mit 18 die Hochschule für Musik und Theater in Halle, ging nach Chemnitz ins erste Engagement und musste einiges an Selbstzweifeln überwinden. Mein Lehrer hat mal gesagt, wissen Sie, Herr Tate, wenn Sie nicht von sich selber überzeugt sind, können Sie auch keinen anderen überzeugen. Und daran habe ich ständig gearbeitet, dass ich von mir selber überzeugt bin. Das ist ihm gelungen. Regiestars wie Peter Zadek, Ingmar Bergmann und George Tabori, Fassbinder und Schlöndorff, sie haben sich nie über mangelndes Selbstbewusstsein des Schauspielers beklagt. Der erfahrene Hilmar Tate arbeitete nach der knappen Devise: Nichts ist schöner als der eigene Einfall. Wobei er immer dem Publikum diente, den Charakteren, die er verkörperte, dem Dichterwort. Er setzte stets aufs Geistreiche. Spielst du einen Helden, so suche das Negative in ihm. Spielst du einen Negativen, so suche das Produktive in ihm. Diese Dialektik muss man schon ernst nehmen. Und das fängt bei Shakespeare an. Auch Richard ist nicht nur ein Schurke. In seinem ersten Leben, in der DDR, die er 1980 infolge der Biermann-Affäre mit seiner Frau, der Schauspielerin Angelika Domröse, verlassen musste, in diesem ersten Leben war Shakespeares Richard III. Denn auch die Rolle von Hilmar Tate. Ab 1972 hat er ihn am Deutschen Theater Berlin verkörpert, gänsehautträchtig, weil er die Zuschauer dazu brachte, sich als Kumpane des mörderischen Monarchen zu erkennen, als Menschen, die allein durch ihr Schweigen viel Unrecht um sie herum, Kleines und Großes, zugelassen haben. In seinem zweiten Leben, ab 1980 in der Bundesrepublik, brillierte Hilmar Tate zunächst auf der Bühne, etwa in West-Berlin am Schiller-Theater, in Zadeks Falada-Revue »Jeder stirbt für sich allein« oder in Wien, neben der Domröse, in Edward Albees »Wer hat Angst vor Virginia Woolf«. Immer überraschte er mit neuen Nuancen, stellte nie sich aus, sondern schlüpfte mit flirrender Intelligenz und beherrschter Emotionalität in die Rollen. Unvergessen sind auch viele Leinwand- und TV-Auftritte, etwa »In der geteilte Himmel«, »Daniel Druskart«, »Die Sehnsucht«, der Veronika Voss oder »Der König von St. Pauli«.